sagt der tote Visionär zur folgenden Schar. Ich hatte doch nur redlichen Fortschritt im Sinn. Zum Glück muss ich mir mein Erbe nicht mehr ansehen. Damit am